Gerade bei Nahrung ist Konservativismus nicht nur eine Frage der Gruppenzugehörigkeit, sondern auch eine vorteilhafte Strategie, um sich vor Schadstoffen zu schützen. Der Schablone der 6 Prinzipien zufolge hegen Progressive zwar selten konservative Emotionen, doch unter ihnen gibt es die Untergruppe der spirituellen Progressiven, die besonders im gebildeten urbanen Bürgertum zu finden ist. Die spirituellen Progressiven treffen sich mit den christlichen Konservativen dort, wo es um die Natur geht, sozusagen in einer schwarz-grünen Koalition der Reinheit. Für viele Konservative, besonders in den USA, ist die Natur rein und heilig, weil sie Gottes Schöpfung ist. Für die spirituellen Progressiven ist die Natur rein, weil sie beseelt ist oder eine personifizierte Kraft darstellt. Mutter Natur. Während sich die konservativen Reinheitsthemen eher um Sex, Leben und Tod drehen, steht im spirituell progressiven Diskurs die Gesundheit im Vordergrund. Beispielsweise bei der Idee der Heilkräfte der Natur oder bei Detox, einer vermeintlichen Entgiftung des Körpers durch Smoothies. Medizinisch gesehen sind dafür Leber und Nieren zuständig. Hier paaren sich der emotionale Alarmmechanismus, der auf Angst und Ekel beruht, mit Gaia-Überzeugungen, nach denen die Natur eine gütige Mutter ist. In der griechischen Mythologie ist Gaia die Erde, die Urgöttin der ersten Generation, Großmutter der olympischen Götter. Gaia steht für Fruchtbarkeit, Schöpfung und Schutz und stellt damit den Gegenentwurf zu einem autoritären Vatergott dar. Wer Gaia-Überzeugungen hegt, macht typischerweise unbelegte und oft genug pseudowissenschaftliche Annahmen wie: die Selbstheilungskräfte des Körpers sind am stärksten, die Natur hat darauf eine Antwort oder in der Biosphäre hat alles einen Sinn. Man fragt sich bei diesen Thesen, warum die Höhlenmenschen, die notgedrungen eine Paleo-Diät machten und im Einklang mit der Natur lebten, selten älter als 40 Jahre wurden.